Ich bin ein wahrer 280er, mit unserem Beat bist du zurück in die 80er. Kombiniere mein Geld und Talent, heute heißt es nur Chill, und morgen heißt es die Welt. Und meine Gang rockt mit meiner Slangnote. Hast du immer noch Probleme, wie ich dich angucke? Fill die Lücke, Hurensohn, andere hier machen's schon. Es ist schön, wie die Asche sich bewegen. Komm, Note, tanz mit mir, wir machen einen Erdbeben. Ohren steif, lieber dieser Song. Schritt für Schritt und Ton für Ton. Rock dich neben mir, komm, wir machen jetzt ne Bon. Non disponibile nella demo.